Abschnitt 8 aus Psychologie der Massen von Gustave Le Bon, übersetzt von Rudolf Eisler. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweites Buch, zweites Kapitel. Direkte Faktoren der Anschauungen der Massen. Wir haben die entfernten und vorbereitenden Faktoren aufgesucht, welche der Massenseele eine besondere Empfänglichkeit verleihen, indem sie bei ihr das Aufsprießen gewisser Gefühle und Ideen ermöglichen. Es erübrigt uns nun jetzt, Faktoren zu studieren, die unmittelbar zu wirken vermögen. In einem anderen Kapitel werden wir sehen, wie diese Faktoren zu handhaben sind, damit sie alle ihre Wirkungen erzielen können. In dem ersten Teil dieses Werkes studierten wir die Gefühle, Ideen und Gedankengänge der Gesamtheiten. Aus dieser Erkenntnis ließen sich offenbar die Mittel der Beeinflussung der Massenseele in allgemeiner Weise gewinnen. Wir wissen bereits, was auf die Einbildungskraft der Massen Eindruck macht, kennen die Macht und Ansteckungskraft der Suggestionen, besonders jener, die in bildhafter Form auftreten. Da aber die Suggestionen sehr verschiedenen Ursprung haben können, so können auch die Faktoren, die auf die Massenseele zu wirken vermögen, recht verschieden sein. Man muss sie daher gesondert betrachten. Und das ist kein nutzloses Studium. Die Massen gleichen ein wenig der Sphinx der alten Fabel. Man muss das Problem, welches ihre Psychologie uns bietet, lösen oder darauf gefasst sein, von ihnen verzehrt zu werden. Paragraph 1. Bilder, Wörter und Formeln. Bei dem Studium der Massenfantasie fanden wir, sie werde namentlich durch Bilder erregt. Nicht immer stehen einem diese Bilder zur Verfügung, aber man kann sie durch sinnreiche Anwendung von Wörtern und Formeln hervorrufen. Kunstvoll gehandhabt, besitzen sie wirklich die geheimnisvolle Macht, die ihnen einst die Adepten der Magie zuschrieben. Sie rufen in der Massenseele die furchtbarsten Stürme hervor und können sie auch besänftigen. Mit den Knochen von Menschen, die das Opfer der Macht der Wörter und Formeln waren, könnte man eine viel höhere Pyramide als die des Cheops aufbauen. Die Macht der Wörter knüpft sich an die durch diese hervorgerufenen Bilder und ist völlig unabhängig von ihrer wahren Bedeutung. Oft sind jene Worte, deren Sinn ganz unbestimmt ist, die wirkungsvollsten. So zum Beispiel die Ausdrücke Demokratie, Sozialismus, Gleichheit, Freiheit und andere, deren Sinn so vag ist, dass die Gebände nicht ausreichen, ihn zu bestimmen. Und doch ist es sicher, dass sich eine wahrhaft magische Kraft an ihre kurzen Silben heftet, wie wenn sie die Lösung aller Probleme enthielten. Sie sind eben die Synthese der verschiedensten unbewussten Erwartungen und die Hoffnung auf deren Verwirklichung. Mit Vernunft und Argumenten kann man gegen gewisse Wörter und Formeln nicht ankämpfen. Man spricht sie mit Andacht vor den Massen aus und sogleich werden die Mienen respektvoll und die Köpfe neigen sich. Von vielen werden sie als Naturkräfte oder als übernatürliche Mächte betrachtet. Sie rufen in den Seelen grandiose und vage Bilder hervor. Aber eben das Vage, das sie verwischt, vermehrt ihre magische Gewalt. Sie lassen sich mit jenen furchtbaren Gottheiten vergleichen, die hinter dem Allerheiligsten verborgen sind und denen man sich nur mit Zittern nähert. Da die durch die Wörter hervorgerufenen Bilder unabhängig von deren Sinne sind, so wechseln sie mit dem Alter, mit den Völkern, bei Identität der Formulierung. An bestimmte Worte heften sich vorübergehend bestimmte Bilder. Das Wort ist nur der Drucker, der sie erscheinen lässt. Nicht alle Wörter und Formeln besitzen die Macht, Bilder hervorzurufen. Und es gibt ihrer, die nach der Evokation sich abnützen und in der Seele nichts mehr erwecken. Sie bleiben dann bloße Schelle, deren Hauptnutzen darin besteht, jenen, die von ihnen Gebrauch machen, das Denken zu ersparen. Mit einem kleinen Vorrat von Formeln und Gemeinplätzen, die wir in der Jugend erlernten, besitzen wir alles, was man braucht, um ohne die ermüdende Notwendigkeit, über irgendetwas nachdenken zu müssen, durchs Leben zu gehen. Betrachtet man eine bestimmte Sprache, so sieht man, dass die Wörter, aus denen sie sich zusammensetzt, sich im Laufe der Zeit ziemlich langsam verändern. Aber unaufhörlich verändern sich die Bilder, die sie hervorrufen, oder der Sinn, der an sie sich heftet. Und daher bin ich in einer anderen Schrift zu dem Schlusse gekommen, dass, besonders bei Totensprachen, die vollkommene Übersetzung aus einer Sprache völlig unmöglich ist. Was tun wir denn in Wirklichkeit, wenn wir einen lateinischen, griechischen oder Sanskrit-Ausdruck durch einen französischen ersetzen? Oder auch, wenn wir nur ein in unserer eigenen Sprache geschriebenes Buch, das 200 bis 300 Jahre alt ist, verstehen wollen? Wir substituieren einfach die Bilder und Vorstellungen, die das moderne Leben unserem Bewusstsein eingefügt hat, den total verschiedenen Begriffen und Bildern, die das antike Leben in der Seele von Rassen erzeugte, deren Lebensbedingungen keine Analogie mit den unseren aufweisen. Was taten die Menschen der Revolutionszeit, als sie die Griechen und Römer nachzuahmen glaubten, anderes, als dass sie alten Worten einen von ihnen niemals gehabten Sinn gaben? Was waren demnach eine Republik anderes als eine wesentlich aristokratische, aus einer Vereinigung kleiner Despoten gebildete Institution? Von Despoten, die eine in der absolutesten Unterwürfigkeit gehaltene Sklavenmasse beherrschten. Diese auf Sklaverei begründeten kommunalen Aristokratien hätten ohne jene nicht einen Augenblick bestehen können. Und das Wort Freiheit? Wie konnte es in einer Zeit, da die Möglichkeit der Denkfreiheit nicht einmal noch geahnt ward und wo es keine größere und seltenere Schandtat gab, als über die Götter, die Gesetze und die Sitten des Staates zu resonieren, dem, was wir heute darunter verstehen, Ähnliches bedeuten? Ein Wort wie Vaterland. Was bedeutete es in der Seele eines Atheners oder Spartaners, wenn ich die Verehrung Athens oder Spartas, keineswegs aber Griechenlands, das aus rivalisierenden Stadtstaaten bestand und stets im Kriege lag? Dasselbe Wort. Welche Bedeutung hatte es bei den in rivalisierenden Stämmen von verschiedener Rasse, Sprache und Religion gegliederten alten Galliern, die Caesar leicht besiegte, weil er unter ihnen stets Verbündete besaß? Rom allein gab Gallien ein Vaterland, in dem es ihm die politische und religiöse Einheit gab. Ohne so weit zurückzugehen, bloß kaum zwei Jahrhunderte zurück, glaubt man, das Wort Vaterland sei in dem heutigen Sinne von französischen Fürsten, die, wie der große Condé, sich mit Fremden gegen den eigenen Herrscher verbanden, verstanden worden? Und hatte dasselbe Wort nicht auch einen ganz anderen als den heutigen Sinn für die Emigranten, die den Gesetzen der Ehre zu gehorchen glaubten, wenn sie Frankreich bekämpften, und die von ihrem Standpunkte jenen tatsächlich gehorchten, da das Lehensgesetz den Vasallen, dem Lehnherrn und nicht dem Lande verband, und da dort, wo der Herr war, auch das wahre Vaterland sich befand? Zahlreich sind die Wörter, deren Bedeutung dieser Art im Laufe der Zeit sich wesentlich geändert hat und die wir in ihrem alten Sinne nur mit großen Anstrengungen zu verstehen vermögen. Mit Recht hat man gesagt, es bedürfe vieler Lektüre, um zu verstehen, was für unsere Urgroßeltern Wörter wie der König und die königliche Familie bedeuteten. Wie steht es erst mit noch komplizierteren Ausdrücken? Die Wörter haben also nur veränderliche und vorübergehende Bedeutungen, die mit den Zeiten und Völkern wechseln. Wollen wir mittels ihrer auf die Masse wirken, so muss man den Sinn kennen, den sie für diese im gegebenen Augenblicke haben, nicht aber jenen, den sie einst besaßen oder den sie für Menschen von ganz anderer geistiger Beschaffenheit besitzen können. Wenn also die Massen nach politischen Umstürzen oder einem Glaubenswechsel eine tiefe Antipathie gegen die durch bestimmte Wörter ausgelösten Bilder erworben haben, so ist die erste Aufgabe des wahren Staatsmannes die, die Ausdrücke zu ändern, wohlverstanden, ohne an die Dinge selbst zu rühren, da diese zu sehr an eine ererbte Geistesverfassung gebunden sind, als dass sie geändert werden könnten. Der geistreiche Tocqueville hat vor langem schon bemerkt, dass die Arbeit des Konsulats und des Kaisertums besonders daran bestand, die Mehrzahl der Institutionen der Vergangenheit mit neuen Ausdrücken zu bekleiden. Das heißt, die Wörter, welche in der Fantasie der Massen verhasste Bilder hervorriefen, durch andere zu ersetzen, deren Neuheit dies verhinderte. Die Taille wurde zur Grundsteuer, die Gabelle zur Salzsteuer, die Verbrauchsteuer zu indirekten Steuern und Gefällen, die Meister- und Zunfttaxe zur Gewerbsteuer und so weiter. Eine der wichtigsten Funktionen der Staatsmänner besteht demnach in der Taufe der Dinge, welche die Massen mit ihren alten Ausdrücken nicht ertragen können, mit populären oder wenigstens neutralen Namen. So groß ist die Macht der Wörter, dass man die verhasstesten Dinge nur mit gut gewählten Namen zu versehen braucht, um sie den Massen annehmbar zu machen. Tain bemerkt richtig, dass die Jakobiner durch Anrufung der Namen der Freiheit und Brüderlichkeit, die damals sehr populär waren, Zitat, einen des Königreichs Dahomey würdigen Despotismus, ein der Inquisition gleiches Tribunal, Menschenhekatomben gleich denen des alten Mexikos herstellen konnten. Zitat Ende. Wie die advokatorische, so besteht auch die Regierungskunst besonders darin, dass man die Wörter zu handhaben versteht. Eine große Schwierigkeit in dieser Kunst ist die, dass dieselben Wörter in derselben Gesellschaft sehr oft für die verschiedensten sozialen Schichten ganz verschiedene Bedeutung haben. Sie gebrauchen scheinbar dieselben Wörter, sprechen aber niemals dieselbe Sprache. Wir haben in den voranstehenden Beispielen als Hauptfaktor des Bedeutungswandels der Wörter besonders die Zeit dargetan. Bei Heranziehung auch der Rasse würden wir aber sehen, dass zur selben Zeit bei gleich zivilisierten Völkern verschiedener Rassen dieselben Wörter häufig ganz verschiedenen Vorstellungen entsprechen. Man kann diese Unterschiede nicht ohne zahlreiche Reisen verstehen, und ich will daher nicht bei Ihnen verweilen. Ich beschränke mich auf die Bemerkung, dass gerade die von den Massen am meisten gebrauchten Wörter bei den verschiedenen Völkern die verschiedenste Bedeutung haben. So zum Beispiel die Ausdrücke Demokratie und Sozialismus, die heute so im Schwange sind. Sie entsprechen in der Tat ganz anderen Vorstellungen und Bildern in den lateinischen als in den angelsächsischen Seelen. Bei den Lateinern bedeutet das Wort Demokratie besonders das Zurücktreten des Willens und der Initiative des Individuums vor der Staatsgemeinschaft. Der Staat soll immer mehr alles leiten, alles zentralisieren, monopolisieren und fabrizieren. An ihn appellieren beständig alle Parteien ohne Ausnahme. Radikale, Sozialisten, Monarchisten. Bei den Angelsachsen, namentlich den Amerikanern, bedeutet dasselbe Wort im Gegenteil die intensive Entfaltung des Willens und der Individualität. Das möglichste Zurücktreten des Staates, dem man mit Ausnahme der Polizei, des Heeres und der diplomatischen Beziehungen nichts leiten lässt, nicht einmal den Unterricht. Dasselbe Wort also, welches bei dem einen Volke das Zurücktreten des Willens und der Initiative des Individuums und die Vorherrschaft des Staates bedeutet, bedeutet bei dem anderen die starke Entfaltung dieses Willens, dieser Initiative und das völlige Zurücktreten des Staates. Es hat also einen absolut konträren Sinn. Fußnote: In den psychologischen Gesetzen der Völkerentwicklung habe ich diesen Unterschied, der das demokratische Ideal der Romanen von dem der Angelsachsen scheidet, ausführlich behandelt. Ende der Fußnote. Paragraph 2. Die Illusionen. Seit der Morgenröte der Kultur waren die Massen allzeit dem Einflusse der Illusionen ausgesetzt. Den Erzeugern von Illusionen haben sie die meisten Tempel, Statuen und Altäre errichtet. Religiöse Illusionen in der Vorzeit, philosophische und soziale Illusionen in der Gegenwart. Stets finden sich diese furchtbaren Herrscherinnen an der Spitze aller Zivilisationen, die nacheinander auf unserem Planeten blühten. In ihrem Namen stiegen die Tempel Chaldeens und Ägyptens, die Kirchenbauten des Mittelalters empor. In ihrem Namen ward ganz Europa vor einem Jahrhundert umgestürzt und nicht eine einzige unserer künstlerischen, politischen und sozialen Anschauungen gibt es, die nicht ihren mächtigen Stempel trägt. Oft schüttelt sie der Mensch um den Preis furchtbarer Umwälzungen ab, aber er scheint dazu verdammt, sie immer wieder aufzurichten. Ohne sie hätte er die primitive Barbarei nicht verlassen können, und ohne sie würde er ihr wieder bald verfallen. Gewiss sind es leere Schatten, aber diese Töchter unserer Träume haben die Völker gezwungen, alles das, was den Glanz der Künste und die Größe der Zivilisationen macht, zu schaffen. Zitat: Würde man alle Werke und Kunstdenkmäler, zu welchen die Religionen die Inspiration gegeben, in den Museen und Bibliotheken zerstören und auf den Fliesen der Kirchenplätze zertrümmern, was bliebe von den großen Träumen der Menschheit zurück? Den Menschen den Teil von Hoffnung und Illusionen, ohne die sie nicht leben können, zu geben, darin besteht die Berechtigung der Götter, Heroen und Dichter. 50 Jahre lang schien die Wissenschaft diese Aufgabe zu übernehmen. Was sie aber bei den nach dem Ideal dürstenden Gemütern kompromittiert hat, ist, dass sie nicht mehr genug zu verheißen wagt und nicht genug zu lügen vermag. Ende des Zitats. Die Philosophen des vergangenen Jahrhunderts widmeten sich mit Eifer der Zerstörung der religiösen, politischen und sozialen Illusionen, von denen viele Jahrhunderte lang unsere Väter gelebt hatten. Durch deren Zerstörung haben sie die Quellen der Hoffnung und der Resignation vertrocknet. Hinter den geopferten Chimären fanden sie die blinden und tauben Naturkräfte. Unerbittlich der Schwäche gegenüber kennen sie kein Mitleid. Die Philosophie hat bei allen ihren Fortschritten es noch nicht vermocht, den Massen ein Ideal darzubieten, das sie reizen könnte. Da sie aber um jeden Preis Illusionen haben müssen, so wenden sie sich, wie die Motte zum Licht, instinktiv den Rhetoren zu, die ihnen solche bieten. Der große Faktor der Völkerentwicklung war niemals die Wahrheit, sondern stets der Irrtum. Und wenn heute der Sozialismus so mächtig ist, so erklärt sich dies daraus, dass er die einzige noch lebende Illusion darstellt. Trotz aller wissenschaftlichen Demonstrationen wächst er weiter. Seine Hauptstärke ist, dass er von Köpfen verteidigt wird, die die Wirklichkeit der Dinge genug verkennen, um den Menschen kühn das Glück zu versprechen zu wagen. Die soziale Illusion herrscht heute auf allen aufgetürmten Ruinen der Vergangenheit und ihr gehört die Zukunft. Niemals hatten die Massen den Wahrheitsdurst. Von den ihnen missfallenden Tatsachen wenden sie sich ab und ziehen es vor, den Irrtum zu vergöttern, wenn er sie verführt. Wer sie zu illusionieren vermag, wird leicht ihr Herr. Wer sie zu desillusionieren sucht, wird stets ihr Opfer. Paragraph 3. Die Erfahrung. Die Erfahrung ist so ziemlich das einzige wirkungsvolle Mittel, um der Massenseele eine Wahrheit fest einzupflanzen und zu gefährlich gewordene Illusionen zu zerstören. Dabei muss die Erfahrung noch auf einer breiten Basis beruhen und oft wiederholt werden. Die von einer Generation gesammelten Erfahrungen sind im Allgemeinen für die nächste nutzlos. Daher nützt es nichts, historische Tatsachen als Beweismomente aufzuführen. Ihr einziger Nutzen ist, dazu tun, bis zu welchem Maße die Erfahrungen in jedem Zeitalter wiederholt werden müssen, um irgendeinen Einfluss zu gewinnen und auch nur einen Irrtum, der in der Massenseele festwurzelt, auszurotten. Unser und das vorangehende Jahrhundert werden von den Historikern der Zukunft zweifellos als eine Ära sonderbarer Erfahrungen zitiert werden. Kein Zeitalter hat ihrer so viele aufzuweisen. Die gewaltigste dieser Erfahrungen war die Französische Revolution. Um zu entdecken, dass eine Gesellschaft nicht mit den Mitteln reiner Vernunft neu organisiert wird, mussten einige Millionen Menschen hingeschlachtet und ganz Europa durch 20 Jahre erschüttert werden. Um uns aus der Erfahrung zu beweisen, dass die Cäsaren den ihnen zujauchzenden Völkern teuer zu stehen kommen, bedurfte es innerhalb 50 Jahre zweier verderblicher Erfahrungen, die trotz ihrer Klarheit nicht genug überzeugend gewesen zu sein scheinen. Gleichwohl kostete die erste 3 Millionen Menschen und eine Invasion, die zweite eine Zerstückelung und die Notwendigkeit ständiger Heere. Eine dritte wäre vor kurzem beinahe gemacht worden und wird eines Tages sicherlich gemacht werden. Um einem ganzen Volke zu zeigen, dass das riesige deutsche Heer nicht, wie dies vor 1870 gelehrt ward, eine Art harmloser Nationalgarde war, war der schreckliche Krieg, der uns so viel gekostet hat, nötig. Fußnote: Die Anschauung der Massen bildete sich in diesem Falle durch jene groben Assoziationen unähnlicher Dinge, deren Mechanismus ich früher dargetan habe. Da damals unsere Nationalgarde aus friedlichen, jeder Disziplin ermangelnden Spießbürgern bestand und nicht ernst zu nehmen war, erweckte alles, was einen ähnlichen Namen trug, dieselben Bilder und wurde folglich als ebenso harmlos aufgefasst. Den Irrtum der Massen teilten damals, wie dies bei allgemeinen Anschauungen so oft der Fall ist, deren Führer. In einer am 31. Dezember 1867 in der Deputiertenkammer gehaltenen und von E. Olivier in einer neuen Schrift angeführten Rede betonte ein Staatsmann, der der Massenanschauung oft gefolgt ist, sie aber niemals vorwegnahm: Thiers, Preußen besitze außer einem, dem unsrigen, an Zahl fast gleichen aktiven Heer, nur eine Nationalgarde, analog der unsrigen und demnach ohne Bedeutung. Eine ebenso exakte Behauptung wie die Voraussicht desselben Staatsmannes betreffs der Zukunftslosigkeit der Eisenbahnen. Ende der Fußnote. Um zu erkennen, dass der Protektionismus die ihm huldigenden Völker ruiniert, wird es wenigstens 20 Jahre unheilvolle Erfahrungen brauchen. Diese Beispiele ließen sich ins Unendliche vervielfachen. Paragraph 4. Die Vernunft. Bei der Aufzählung der Faktoren, welche imstande sind, die Massenseele zu erregen, könnte man sich die Erwähnung der Vernunft sparen, wenn es nicht notwendig wäre, den negativen Wert ihres Einflusses anzuführen. Wir haben bereits gezeigt, dass die Massen durch logische Argumente nicht beeinflussbar sind und dass sie nur grobe Ideenassoziationen begreifen. Daher wenden sich dann auch die Redner, die auf sie Eindruck zu machen verstehen, stets an ihr Gefühl, niemals an ihre Vernunft. Die Gesetze der Logik haben keinen Einfluss auf sie. Fußnote: Meine ersten Beobachtungen über die Kunst der Massenbeeinflussung und die schwachen Hilfsmittel, die von der Logik in dieser Beziehung geboten werden, gehen auf die Zeit der Pariser Belagerung zurück, zu dem Tage, an dem ich nach dem Louvre, dem damaligen Sitze der Regierung, den Marschall V. bringen sah, den eine wütende Volksmenge angeblich dabei ertappt hatte, wie er den Festungsplan entwendete, um ihn den Preußen zu verkaufen. Ein Regierungsmitglied, G. P. ein sehr berühmter Redner, ging hinaus, um die Masse, welche die unverzügliche Hinrichtung des Gefangenen verlangte, anzureden. Ich erwartete, der Redner werde die Unsinnigkeit der Beschuldigung dartun, indem er sagen werde, der angeklagte Marschall sei einer der Konstrukteure der Festungen, deren Plan übrigens in allen Buchhandlungen zu haben war. Zu meiner großen Verblüffung, ich war damals recht jung, lautete die Rede ganz anders. Der Redner sagte nämlich, indem er sich dem Gefangenen näherte, Zitat, »Dem Rechte wird in unerbittlicher Weise Genüge geschehen. Lasset die Regierung der nationalen Verteidigung eure Sache durchführen. Einstweilen werden wir den Angeklagten einsperren.« Zitat Ende. Durch die augenscheinliche Genugtuung sogleich besänftigt, zerstreute sich die Menge und der Marschall konnte nach Verlauf einer Viertelstunde seine Wohnung aufsuchen. Sicherlich wäre er niedergemacht worden, wenn der Redner der wütenden Menge die logischen Argumente vorgehalten hätte, die meine große Jugend sehr überzeugend fand. Ende der Fußnote. Um die Massen zu überzeugen, muss man sich zunächst volle Rechenschaft betreffs der Gefühle, die sie beseelen, geben. Muss sich den Anschein geben, dass man sie teilt, sodann sie zu modifizieren suchen, indem man in ihnen mittels rudimentärer Assoziationen gewisse recht suggestive Bilder hervorruft. Ferner muss man im Bedarfsfall seine Bemühungen wiederholen und vor allem die Gefühle, die man erweckt, erraten. Diese Notwendigkeit, je nach der Wirkung in dem Augenblick, in dem man spricht, seine Sprache beständig zu ändern, macht jede einstudierte und vorbereitete Rede von vornherein bedeutungslos. Denn dann folgt der Redner seinen eigenen, nicht den Gedanken seiner Zuhörer, und schon dadurch wird sein Einfluss vollkommen zunichte. Die logischen Köpfe, die gewohnt sind, durch ziemlich knappe Schlussketten überzeugt zu werden, halten sich unwillkürlich an diese Methode, wenn sie sich an die Massen wenden, und sind stets durch das Fehlschlagen ihrer Argumente überrascht. Zitat: Die gewöhnlichen mathematischen Konsequenzen, die auf den Syllogismus, das heißt auf Identitätsassoziationen sich gründen, so schreibt ein Logiker, Zitat, sind notwendig. Die Notwendigkeit derselben würde selbst die Zustimmung einer anorganischen Masse erzwingen, könnte diese nur den Identitätsassoziationen folgen. Zitat Ende. Gewiss, aber die Masse ist ebenso wenig wie die anorganische Masse imstande, ihnen zu folgen oder auch nur sie zu verstehen. Man möge den Versuch machen, primitive Geister, Wilde oder Kinder zum Beispiel, auf logische Weise zu überzeugen, und man wird einsehen, welchen geringen Wert diese Argumentationsweise besitzt. Man braucht nicht einmal bis zu den primitiven Wesen zurückzugehen, um die völlige Ohnmacht der Logik im Kampfe mit den Gefühlen zu begreifen. Erinnern wir uns nur daran, wie hartnäckig durch viele Jahrhunderte die der einfachsten Logik widersprechenden religiösen Vorurteile sich gehalten haben. Fast 2000 Jahre lang beugten sich die erleuchtetsten Geister unter ihre Gesetze, und erst in der neuesten Zeit konnte ihre Wahrheit bestritten werden. Es gab im Mittelalter und in der Renaissancezeit genug aufgeklärte Köpfe, aber keinen, dem die Logik die kindischen Seiten seines Aberglaubens zeigte und auch nur einen leisen Zweifel an den Streichen des Teufels oder an der Notwendigkeit der Hexenverbrennung erregte. Ist es zu bedauern, dass die Massen niemals von der Vernunft geleitet werden? Wir möchten es nicht behaupten. Der menschlichen Vernunft wäre es zweifellos nicht gelungen, die Menschheit mit der Glut und der Kühnheit, mit der ihre Chimären sie fortgerissen haben, auf die Bahnen der Zivilisation zu führen. Töchter des uns leitenden Unbewussten waren diese Chimären sicherlich notwendig. Jede Rasse birgt in ihrer Geistesverfassung die Gesetze ihres Geschicks, und vielleicht sind es diese Gesetze, denen sie sogar in ihren scheinbar unvernünftigsten Impulsen vermöge eines unbesieglichen Instinkts gehorcht. Oft scheinen die Völker geheimen Kräften unterworfen zu sein, jenen analog, die die Eichel zur Umformung in die Eiche, den Kometen zur Einhaltung seiner Bahn zwingen. Das Wenige, was wir von diesen Kräften erspähen können, muss auf dem allgemeinen Wege der Entwicklung eines Volkes nicht in den isolierten Tatsachen, aus denen diese Evolution sich zuweilen zu ergeben scheint, gesucht werden. Würde man diese isolierten Tatsachen betrachten, so erschiene diese Geschichte von unwahrscheinlichen Zufällen beherrscht. Unwahrscheinlich war es, dass ein unwissender Zimmermann aus Galiläa 2000 Jahre hindurch zu einem allmächtigen Gotte werden konnte, in dessen Namen die bedeutendsten Zivilisationen begründet wurden. Unwahrscheinlich auch, dass einige arabische Banden, die ihre Wüste verließen, den größten Teil der alten griechisch-römischen Welt zu erobern vermochten. Unwahrscheinlich endlich, dass in einem sehr gealterten und sehr hierarchisierten Europa ein obskurer Artillerieleutnant es zu Wege brachte, über eine Masse von Völkern und Königen zu herrschen. Überlassen wir also die Vernunft den Philosophen. Aber verlangen wir nicht von ihr, in der Regierung der Menschen eine zu große Rolle zu spielen. Nicht durch, sehr oft trotz der Vernunft, sind Gefühle wie Ehre, Entsagung, religiöser Glaube, Ruhmes- und Vaterlandsliebe entstanden. Bis heute die großen Quellen aller Kultur. Ende von Abschnitt 8, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau im November 2024.